Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So, it was a decision that I made kind of spontaneously. Es war eine Entscheidung, die ich spontan getroffen habe. And I made the decision because God started to speak to me about 2024. Und ich traf die Entscheidung, weil Gott anfing, mit mir über 2024 zu sprechen. And it was very interesting. Und es war sehr interessant. Because yesterday I spent from the morning until the afternoon just locked into my office here praying. Denn gestern habe ich mich den ganzen Morgen und Nachmittag in meinem Büro eingeschlossen, um zu beten. And God spoke many things to me about 2024. Und Gott sagte viele Dinge zu mir über 2024. And I did not share this with other people. With nobody. Und ich habe das noch nicht mit anderen Menschen geteilt, mit keinem. And last night, I don't know, maybe 8 o'clock at night. Gestern Abend, vielleicht um 8 Uhr abends, Matthäus, my son, sent me a message. Schickte mir mein Sohn Matthäus eine Nachricht. And he said, er sagte, Dad, I've secretly been practicing my prophetic gift. Dad, ich habe heimlich meine prophetische Gabe geübt. And I got a prophetic perspective 2024. Und ich habe eine prophetische Perspektive für 2024 erhalten. And, he sent it to me. Und er schickte sie mir. Matthäus, I will not open it. I will not look at it. Ich sagte, Matthäus, ich werde es nicht öffnen, ich werde es nicht anschauen. Because I'm doing a prophetic live tomorrow morning on Instagram. Denn ich mache morgen früh ein prophetisches Live auf Instagram. And, I don't want to be influenced by anything. You know? Und ich möchte nicht von irgendetwas beeinflusst werden. I will read it after my life. Ich werde es nach meinem Live lesen. And then he said this. Und dann sagte er dies. Send me yours. I promise I will not share it with anybody. Schick mir deine. Ich verspreche, ich werde es niemandem zeigen. So I did. Also tat ich es. After my life is over, you can share it with anybody you want. Und wenn mein Live vorbei ist, kannst du es mit jedem teilen, wie du willst. Send me a message back that was really crazy. Er schickte mir eine Nachricht zurück, die war wirklich verrückt. He said, I am dancing, rejoicing, crying and laughing. Er sagte, ich tanze und juble, weine und lache. He said, I'm rejoicing because my prophetic perspective that God gave me looks like a short version of what God has given you. Er sagte, ich juble, weil meine prophetische Perspektive, die Gott mir gab, wie eine Kurzversion von dem aussieht, was Gott dir gegeben hat. Now I know it's not in my mind. Und er sagte, jetzt weiß ich, es sind nicht meine Gedanken. Then he said, but I'm also sad. Und dann sagte er, aber ich bin auch traurig. Because I realized the seriousness. Weil ich die Ernsthaftigkeit erkenne. I want to submit this with all humility. Deshalb will ich das mit aller Demut weitergeben. We're going to keep this live saved and put it on YouTube too. Wir werden dieses Live speichern und es auch auf YouTube stellen. I want to submit it with all humility because the Bible says all prophecy must be judged. Ich möchte es mit aller Demut weitergeben, denn die Bibel sagt, dass alle Prophetie beurteilt werden muss. Ich möchte also nicht hierher kommen und sagen, das hat Gott gesagt, das ist die absolute Wahrheit. Ich möchte sagen, dies ist das, was ich glaube, dass ich von Gott gehört habe für 2024. And I share it with very great conviction. Ich teile es mit sehr großer Überzeugung. And those who have ears, they will hear. Diejenigen, die Ohren haben, werden hören. And those who don't have ears, they will never hear. Und diejenigen, die keine Ohren haben, werden nicht hören. The first thing that God said to me about 2024 is intimacy and distance. Das erste, was Gott zu mir über 2024 sagte, war Intimität und Distanz. You know, really interesting because God speaks to me in just in statements many times. Es ist wirklich interessant, denn Gott spricht mit mir sehr oft in Aussagen. You know, I understand we all have our own journey with God. I respect that. Ich verstehe, dass wir alle unsere eigene Reise mit Gott haben. Ich respektiere das. But it was just like Reinhard, 2024 will be intimacy and distance. Aber es war einfach so, Reinhard, 2024 wird Intimität und Distanz sein. I think the Lord does that because he so much enjoys the interaction with me and I enjoy it with him. Ich denke, der Herr tut das, weil er so sehr die Interaktion mit mir genießt und ich genieße sie mit ihm. You know, he says a statement and then I keep asking questions and interact with him. Er macht eine Aussage und dann stelle ich Fragen und interagiere mit ihm. Also, du wolltest, what do you mean intimacy and distance? What does that even mean? Ich sagte, Herr, was meinst du mit Intimität und Distanz? Was bedeutet das? And the Lord said that the people of God will be drawn in two directions. Der Herr sagte, dass das Volk Gottes in zwei Richtungen gezogen wird. And then he talked to me about the Bible verse in Revelations where the Spirit and the Bride say, come. Und er sprach mit mir über den Bibelvers aus Offenbarung, wo der Geist und die Braut sagen, komm. So there will be an incredible drawing upon the people of God in two different directions. Es wird ein enormes Ziehen unter Gottes Volk geben, in zwei verschiedene Richtungen. More into the world and closer to the heart of Jesus. Mehr in die Welt und näher zum Herzen von Jesus. And this will be, I saw in the spirit so clearly, a really intense drawing on the hearts of the people. Und das wird, ich sah das so deutlich im Geist, ein wirklich intensives Ziehen im Herzen der Menschen sein. And both of these drawings will come with very great intensity. Und beides Ziehen kommt mit sehr großer Intensität. So the world will attract many Christians in a way it has never attracted them. Die Welt wird viele Christen anziehen, wie sie diese noch nie zuvor angezogen hat. But the Lord will also draw his people with a greater urgency than ever before. Aber der Herr wird seine Leute ebenfalls mit einer größeren Dringlichkeit als jemals zuvor anziehen. And we will see that there will be an impossibility to surrender to both. Und wir werden sehen, dass es unmöglich sein wird, sich beidem hinzugeben. I saw that those people who today live in compromise, like a little bit the world, a little bit the Lord. Ich sah, dass die Menschen, die heute im Kompromiss leben, ein bisschen Welt, ein bisschen der Herr, be forced to make a decision. Gezwungen werden, eine Entscheidung zu treffen. Either given to the strong drawing of the world or given to the strong drawing of Jesus Christ. Entweder sie geben sich dem starken Ziehen der Welt hin oder sie geben sich dem starken Ziehen von Jesus Christus hin. And this will be a very serious thing this you year. Das wird eine sehr ernste Sache sein in diesem Jahr. And those people who choose to compromise and surrender to the drawing of the world. Die Menschen, die sich entscheiden, Kompromisse zu schließen und sich dem Ziehen der Welt hinzugeben, they will get lost in the things of this world and don't even know that they got lost. Werden in den Dingen dieser Welt verloren gehen und sie wissen noch nicht einmal, dass sie verloren gehen. I saw Christians so lost in the things of this world and they haven't even realized it. I saw this in the spirit. Ich sah Christen, die so verloren in den Dingen dieser Welt waren und sie realisierten es noch nicht einmal. Ich sah es im Geist so klar. And the drawing will be a drawing of the heart. Und das Ziehen wird ein Ziehen des Herzens sein. But then I saw something else. Aber ich sah noch etwas anderes. I saw those children of God who made the decision. Ich sah diese Kinder Gottes, die die Entscheidung getroffen haben, that they will not surrender to the drawing of the world. It doesn't matter how attractive this it is. Dass sie sich dem Ziehen der Welt nicht hingeben werden, egal wie attraktiv sie auch ist. But they surrender to the drawing of their beloved Jesus. Aber sie gaben sich dem Ziehen ihres geliebten Jesus hin. I saw that this will create a new community of passionate Jesus-loving and Jesus-focused people. Ich sah, dass dies eine neue Gemeinschaft aus leidenschaftlichen, Jesus-liebenden und auf Jesus fokussierten Menschen bilden wird. And they will be the answer to the darkness and the increasing disillusionment in this world. Und sie werden die Antwort auf die Dunkelheit sein und die steigende Desillusionierung in dieser Welt. Eine zweite Sache, die ich sah, war, that God is going to push people to make a decision to move from learning to apply. Dass Gott die Menschen dazu drängen wird, eine Entscheidung zu treffen, vom Lernen ins Handeln, tun zu kommen. In this year we have to move from learning to applying and putting things into practice. In diesem Jahr müssen wir vom Lernen zum Tun kommen und Dinge in die Praxis umsetzen. I saw that the Father himself, the Father in heaven, is very serious about this. Ich sah, dass dies dem Vater selbst, dem Vater im Himmel, sehr ernst ist. Many Christians have used the past years to learn more and more and more. Viele Christen haben die letzten Jahre benutzt, um mehr und mehr zu lernen. They've accumulated an incredible amount of knowledge. Und sie häuften eine große Menge Wissen an. About the Über die Bibel, über die Dinge Gottes, über viele andere Dinge. The Lord is saying, time is coming now where I'm going to bring you to the decision where you have to blind. Aber der Herr sagt, jetzt kommt die Zeit, in der ich dich zur Entscheidung bringe, dass du es anwenden musst. Und hier ist, was der Herr zu mir sagte. Those who will keep investing into learning without putting it into practice. Diejenigen, die weiter in Lernen investieren, ohne es in die Praxis umzusetzen. Remember, there's nothing wrong with learning. We learn every day. Erinnere dich, es ist nichts falsch an Lernen. Wir lernen jeden Tag. But the Lord is saying, so many of my children have invested everything they had into learning. Aber der Herr sagt, so viele von meinen Kindern haben alles, was sie haben, in Lernen investiert. But have not applied it, have not walked it out day by day. Aber sie haben es nicht angewendet und es nicht täglich ausgelebt. Ich sah, wie Gott anfängt, seine Kinder deshalb zu konfrontieren. Viele werden viele Ausreden haben, aber Gott wird sie nicht akzeptieren. They will say, I don't know how to do it. Sie werden sagen, ich weiß nicht, wie ich das tun soll. They will say, I have to learn more about it. Sie werden sagen, ich muss noch mehr darüber lernen. They will say, but how does it work? Sie werden sagen, aber wie funktioniert das? The Lord will not accept excuses anymore. Der Herr wird keine Entschuldigungen mehr akzeptieren. So I literally saw the father coming and confronting his children and said, you've learned it, now do it. Ich sah buchstäblich, wie der Vater kam und seine Kinder konfrontierte und sagte, ihr habt es gelernt, jetzt tut es. Now look how serious. Schau, wie ernsthaft das ist. The Lord said to me that those who will keep investing into learning without applying, they refuse to actually do it. Der Herr sagte zu mir, dass diejenigen, die weiter in Lernen investieren, ohne es anzuwenden, sie weigern sich, es tatsächlich zu tun. Sie werden viele verschiedene schreckliche Dinge erleiden. Und nicht Gott tut das, es ist nur eine Konsequenz davon, dass sie Gott nicht gehorchen. Sie werden Desillusionierung erleiden. So many of them will become so disillusioned and they won't understand it's because they're not doing what God taught them. So viele von ihnen werden so desillusioniert und sie werden es nicht verstehen, weil sie nicht tun, was Gott ihnen gesagt hat. No, it is so funny. Es ist so merkwürdig. I wrote all this together yesterday. Ich habe das alles gestern zusammengeschrieben und gestern Abend fertig gemacht. And this morning in my devotional, God woke me up in the middle of the night. Und heute Morgen in meiner Gebetszeit, meiner Zeit mit Gott, Gott hat mich mitten in der Nacht aufgeweckt. Und ich habe etwas gelesen, von dem ich gar nicht wusste, dass es in der Bibel steht. In the Passion in Proverbs, there is a statement that says, just do it. In der True Passion, in den Sprüchen, ist eine Aussage, die so geht: Tu es einfach. Es steht wörtlich so in der Bibel. Gott sagte zu mir, ich werde nicht mehr akzeptieren, dass meine Kinder etwas lernen, ohne es zu tun. Gott, der Vater selbst, wird seine Kinder konfrontieren. Deshalb werden sie Desillusionierung erleben. Andere werden zunehmende Frustration erleben. Sie werden so getäuscht sein, dass sie glauben, wenn sie mehr lernen, wird ihre Frustration verschwinden. But it will only increase. Aber sie wird zunehmen. Others I saw will even suffer financial lack. Andere werden finanziellen Mangel erleiden. Others will suffer broken relationships. Andere werden an zerbrochenen Beziehungen leiden. Others will suffer living in deception without realizing it. Wiederum andere werden erleben, wie sie in Täuschung leben, ohne es zu bemerken. Und der Herr zeigte mir, dass diese Menschen schließlich sogar in Depressionen hineinkommen, manche in sehr ernsten Depressionen. Ich spürte, dass dies eine sehr ernste Warnung vom Herrn ist. To roll up your sleeves. Es ist Zeit, die Ärmel hochzukrempeln. Throw out every excuse that you've ever had, except it. Schmeiß jede Entschuldigung raus, die du jemals hattest. Take the truth of the Bible and the finished work of the cross. Nimm die Wahrheit der Bibel und des vollbrachten Werks am Kreuz. And everything you've learned over the last years. Und alles, was du in den letzten Jahren gelernt hast. Do it. Tu es einfach. Step out and do it. Geh raus und tu es. I saw a great multitude of people in the vision. Ich sah eine große Menschenmenge in einer Vision. We've invested so much time, energy and money over the last years into learning more. Die so viel Zeit, Energie und Geld im Laufe der letzten Jahre investiert haben, um mehr zu lernen. Aber sie haben es nie praktiziert. Sie haben nichts davon in die Praxis umgesetzt. Und sie sitzen einfach rum wie an einem Meeresstrand und warten auf die nächste große Offenbarung. Und der Herr kam und sagte, es war gut, dass du Wissen ersehnt und dich danach ausgestreckt hast. Und das wird immer gut sein. But it is wisdom that will keep you on the track and will also keep you. Aber es ist Weisheit, die dich auf dem Weg hält und dich das erleben lässt. Wisdom is applied knowledge. Weisheit ist angewandtes Wissen. All of these people that I saw. Alle diese Menschen, die ich gesehen habe. Haben den Herrn tatsächlich gehört. Sie saßen am Meeresufer und warteten auf mehr Offenbarung. Aber sie hörten den Herrn sagen, tu es. Ich sah, wie einige von ihnen aufstanden, ihre Entschuldigungen wegwarfen und anfingen zu handeln. Und was ich sah, berührte mich so tief in meinem Herzen. Denn diese Personen bewegten sich plötzlich in neue Dimensionen von Gott hinein, wie sie nie gedacht hätten. Sie erlebten plötzlich Dinge, von denen sie seit vielen, vielen Jahren geträumt hatten. Aber einige von ihnen taten das nicht und sie verpassten die Chance. Und dann änderte sich die Vision. Und ich sah fünf fantastische Dinge. Ich sah zuerst einmal eine unbegrenzte Menge von Talenten. So I suddenly saw, it's like almost a bag from heaven filled with talents. Ich sah plötzlich eine Art Tasche vom Himmel, gefüllt mit Talenten. And then I saw unlimited financial resources. Und dann sah ich unbegrenzte finanzielle Ressourcen. And then the third thing I saw, opportunities that never existed before. Das dritte, das ich sah, waren Möglichkeiten, die nie zuvor existierten. The fourth thing I saw is open doors. It's like whoosh. Das vierte, was ich sah, waren offene Türen. Es war wie zack und Türen wurden aufgerissen. Und das fünfte, was ich sah, waren Verbindungen zwischen Menschen. Gott selbst setzte Verbindungen zwischen Menschen frei, damit seine Absichten erfüllt werden können. All that was released from heaven. All das wurde vom Himmel freigesetzt und die Menschen mussten nichts erzwingen, damit es passiert. Diese fünf Dinge warteten nur darauf, dass sie ergriffen wurden. Remember, here are the five things. Erinnere dich, dies sind die fünf Dinge. Unlimited amount of talents. Eine unbegrenzte Menge an Talenten. Unlimited financial resources. Unbegrenzte finanzielle Ressourcen. New incredible. Neue, großartige Möglichkeiten, offene Türen und Verbindungen von Menschen für Gottes Absichten. Dann schaute ich genauer in diese Vision. Ich sah einen Engel, der diese Dinge bewachte, fast so, als ob er sie beschützte, damit niemand Zugang dazu erhielt. Ich dachte, das passt nicht. Ich saß hier in meinem Sessel hinter mir und sagte, Herr, was ist das? Warum behütet und bewacht der Engel das und wovor? Und der Herr antwortete mir, er bewacht sie vor den Menschen, die nicht in wahrem Glauben wandeln, die in ihrer eigenen Kraft wandeln, sich auf ihre eigenen Fähigkeiten verlassen, abhängig von ihren eigenen Gaben und Talenten sind. Und jene, die Dinge nicht anwenden, die Gott ihnen beigebracht hat. Der Engel hält sie davon ab, diese Dinge zu ergreifen, die ihnen gehören. Denn sie wandeln nicht im Glauben. Sie versuchen, die Dinge des Himmels durch natürliche Gewalt und natürliche Mittel zu ergreifen. Und das wird nie passieren. Dann sah ich, wie Menschen versuchten, Zugang zu diesen Ressourcen zu erhalten. Indem sie manipulierten, andere Menschen betrogen, unehrlich waren. Sie versuchten, einen Weg zu finden, um diese Dinge zu bekommen. Aber es war auf menschliche Weise, außerhalb von Gottes Wegen. Es geschah nicht, indem einfach Glaube angewandt wurde und sie das taten, was Gott ihnen gelehrt hatte. Und ich sah, wie das aussah. Einige Menschen ergriffen tatsächlich manche von diesen Dingen. Es sah aus, als ob einige Menschen Möglichkeiten erschufen. Sie erschufen finanzielle Ressourcen. Sie stießen Türen auf. Und plötzlich sah ich, dass all das gefälscht war. Es war nur eine Kopie, nichts Pures. Es sah für mich aus, als ob all diese Dinge aus Holz gemacht seien. Aber diese fünf Dinge, die ich vom Himmel kommen sah, waren alle pures Gold. Viele Menschen werden also eine Kopie davon ergreifen und andere Menschen und sich selber damit täuschen. Aber es ist nicht das Echte von Gott. Und dann sah ich, wie die Menschen, die tatsächlich das Echte von Gott ergriffen hatten, indem sie sich hingaben und einfach das in die Praxis umsetzten, was sie gelernt hatten, dass diese Menschen wirklich Dinge erleben, die sie nie zuvor erlebt haben. Ich sah, dass dies eine Revolution auf der Erde verursachte. So viele Menschen wurden berührt. Ich sah Mengen, es sah für mich wie Millionen aus. Menschen, die sagten, ich habe es gelernt, ich wende es jetzt an. Und der Herr wird seine Kinder konfrontieren. Das dritte, was ich sah, und manche von euch müssen das nochmal anschauen und die Punkte aufschreiben, die wir auch auf YouTube posten werden. Ich verstehe, dass es viel ist. Aber der Heilige Geist wird dir helfen. Das dritte, was ich sah, ist ein zunehmender Umbruch in der Welt. Und eine Instabilität in Regierungen und Nationen. Als der Herr mir das sagte, war ich sehr zögerlich. Very, because I said, Lord, am I just thinking this because the world is in such a mess? Sehr, denn ich sagte, Herr, denke ich das nur, weil die Welt in so einem Chaos ist? No, and I took a long time to really waiting upon the Lord before I wrote this down. Ich nahm mir viel Zeit, um wirklich auf den Herrn zu warten, bevor ich das aufschrieb. I wanted to make sure that I didn't pick something up just, you know, in my own heart from what's going on in this world. Ich wollte sicher gehen, dass ich nicht etwas in meinem eigenen Herzen aufgreife von dem, was in dieser Welt vorgeht. I wanted to make sure that I really hear God. Ich wollte sicher gehen, dass ich wirklich Gott höre. But then the Lord took me into a vision. Aber dann führte der Herr mich in eine Vision. He really confirmed to me that it's him. Er bestätigte mir wirklich, dass er es ist. In this vision, he took me into a place which I don't know where it is geographically. I have no idea. In dieser Vision brachte er mich an einen Ort und ich habe keine Ahnung, wo das geografisch ist. Aber er brachte mich im Geist in einen Raum hinter verschlossenen Türen. Dort waren Menschen mit menschlichem Einfluss, Macht und Autorität. Und das Treffen war geheim, top, top secret. Important, powerful people. Und diese wichtigen, mächtigen Menschen, they're planning and developing very, very evil plans to destroy lots of people. Planten und entwickelten sehr, sehr böse Dinge, um viele Menschen zu zerstören. I can't describe to you how awful that place was. Ich kann euch nicht beschreiben, wie furchtbar dieser Ort war. People have been handed over to their own blindness because of their own choice not to see. Diese Menschen wurden ihrer eigenen Blindheit übergeben, weil sie sich selbst entschieden hatten, nicht zu sehen. Und als ich dort in diesem Raum im Geist war, sah ich die geistliche Welt vollkommen offen vor mir. Ich sah, dass diese Personen mit großer Autorität in dieser Welt, die heimlich planen, viele Menschen zu zerstören. Ich sah, dass sie heute nichts anderes als Marionetten in den Händen von vielen bösen Geistern sind. Wie diese Puppen, an denen ein anderer die Fäden zieht. That a lot of demonic powers were actually pulling the strings of these men. Und ich sah, dass viele dämonische Mächte in Wirklichkeit die Fäden an diesen Menschen zogen. Then the Lord took me back over the past. Der Herr nahm mich zurück in die Vergangenheit. And he showed me how he's given these men over and over again opportunities to repent, but they refused. Und er zeigte mir, dass er diesen Männern immer und immer wieder Gelegenheiten gab, um Buße zu tun, aber sie weigerten sich. They chose to do evil things. They chose to plan these things. Sie beschlossen, böse Dinge zu tun. Sie entschieden sich, diese Dinge zu planen. God in his kindness kept giving them opportunities to repent, but all of them refused to. Und Gott in seiner Güte gab ihnen immer wieder die Möglichkeit zur Umkehr, aber alle weigerten sich. Jetzt wurden sie dämonischen Mächten übergeben und sie bemerkten es nicht. Sie glauben, dass sie selbst die Kontrolle haben, aber sie verstehen gar nicht, dass sie sich dem Teufel hingegeben haben. Und dann wurde ich wieder aus diesem Raum rausgeführt. Und ich sah auch, dass das, was diese Menschen in diesem Raum planen, sie auch durchführen werden. Eine Menge schrecklicher Dinge werden 2024 passieren. Viele Personen werden der Menschheit schreckliche Dinge aufzwingen. But then suddenly I was taken out of the room. And I saw the people, the general people. Aber plötzlich wurde ich aus dem Raum herausgeführt und ich sah die Leute allgemein. And I saw a lot of Christians, I saw God's people. Und ich sah viele Christen, ich sah Gottes Volk. And then the Lord spoke to me and gave me a very serious warning. Und dann sprach der Herr zu mir und gab mir eine sehr ernste Warnung. He said, my children who believe in the security of their own governments and countries will be shaken. Er sagte, meine Kinder, die an die Sicherheit ihrer eigenen Regierungen und Länder glauben, werden erschüttert werden. And the Lord was very serious. Und der Herr war sehr ernsthaft. It doesn't matter what country you live in and how what government is in your country. It doesn't matter. Es ist egal, in welchem Land du lebst und welche Regierung in deinem Land ist. Das ist egal. Even if you have your favorite government in your country. Selbst wenn du deine Lieblingsregierung in deinem Land hast. The Lord said very clearly to me, those who believe in the security of their own governments and countries will be shaken. Der Herr sagte sehr klar zu mir, diejenigen, die an die Sicherheit ihrer eigenen Regierungen und Länder glauben, werden erschüttert werden. And then he said, almost like a smile. Und dann sagte er, fast mit einem Lächeln auf seinem Gesicht, he said, for those who have learned to trust in the Lord will experience that what their hearts have been waiting and longing for. Er sagte, aber diejenigen, die gelernt haben, in den Herrn zu vertrauen, werden das erleben, worauf ihre Herzen warten und was sie sich ersehnen. Eine Zeit des Sieges und der Kraft. So 2024 is my year of victory and power. 2024 wird also mein Jahr des Sieges und der Kraft werden. So it's time to trust in the Lord and no other human being. Es ist Zeit, auf den Herrn zu vertrauen und auf kein anderes menschliches Wesen. All of our trust in him and we will experience victory and power. Wenn wir unser ganzes Vertrauen in ihn setzen, werden wir Sieg und Kraft erleben. What 2024 will be for you, victory and power, or shaking because you put your trust in human governments. Du kannst also entscheiden, wie 2024 für dich sein wird, Sieg und Kraft oder Erschütterung, weil du auf eine menschliche Regierung vertraust. When I saw all this, I had this sensation. I'm not saying God spoke. I just had this sensation. Als ich all das sah, hatte ich dieses Empfinden. Ich sage nicht, Gott sprach, ich hatte nur dieses Empfinden. Okay, so take a little like parenthesis and now I'm not saying God said this. I just said this sensation. Okay, ich mache jetzt eine kleine Pause von dem, was Gott sagte. Ich teile einfach ein Gefühl. And the feeling was like those who truly trust in the Lord, it doesn't really matter what government is in their country. It makes no difference. Und das Gefühl war, für diejenigen, die wirklich auf den Herrn vertrauen, ist es eigentlich egal, welche Regierung in ihrem Land ist. Es ist eigentlich egal, es macht keinen Unterschied. Es macht vielleicht einen Unterschied in dem Land, aber es macht keinen Unterschied in ihrem Leben. Ihr Leben wird so standhaft wie immer sein. Und dann sah ich etwas, was ich anfangs nicht verstand. Two very evil forces. One was coming from the east, one was coming from the west. Ich sah zwei sehr böse Mächte. Eine kam aus dem Osten, eine kam aus dem Westen. They were rising up and they were coming towards each other. Sie erhoben sich und kamen aufeinander zu. And you know, it looks like they were coming to clash. Es sah aus, als ob sie kollidieren würden. I didn't understand it. It's like one comes from the west, one comes from the east, and they're very evil. Und ich verstand nicht, warum eine aus dem Westen und eine aus dem Osten kam und sie waren sehr böse. I said, Lord, what is this? Also fragte ich, Herr, was ist das? And the Lord showed me that it's metaphoric. East and West is metaphoric. Der Herr zeigte mir, dass es metaphorisch ist. Osten und Westen sind Metapher. Now, I don't know if it also has a physical application. I don't know if there is a physical army from the West and a physical army from the East. Rising up. I don't know these things. I don't get into these things. It's not what I do. Ich weiß nicht, ob es auch physisch anwendbar ist. Ich weiß nicht, ob es eine physische Armee aus dem Westen und eine physische Armee aus dem Osten gibt, die sich erheben. Ich weiß diese Sachen nicht. Ich gehe nicht in solche Sachen rein. Das mache ich nicht. Time Bible prophecy figuring out is not what I do. Ich bin kein Mensch, der sich damit beschäftigt, Endzeitprophetien zu interpretieren. Ich mache so etwas nicht. But I've seen from East and West to evil forces. Really, really forcefully rising up. Aber ich habe aus Osten und Westen zwei wirklich starke Mächte aufstehen sehen. This is metaphoric. Und der Herr sagte zu mir, das ist metaphorisch. The evil force from East stands for control and domination. Die böse Macht aus dem Osten steht für Kontrolle und Dominanz. The evil force from the West stands for moral evil. Und die böse Macht aus dem Westen steht für moralisches Übel. And these are two strong forces trying to bring a lot of damage to the people of God also. Und das sind zwei starke Mächte, die ebenfalls versuchen, viel Zerstörung in Gottes Volk anzurichten. So there will be an incredible force, a spiritual force of trying to control and dominate our lives. Es wird eine enorme Macht, eine geistliche Macht geben, die versucht, unser Leben zu kontrollieren und zu dominieren. Aber es wird auch eine andere Macht geben von moralischem Übel, die versucht, die Christen zu übernehmen. Sie wird das für richtig erklären, was falsch ist, und das für falsch erklären, was richtig ist. Sie wird die Dinge Gottes pervertieren. Diese beiden Mächte werden so stark sein. Der Herr zeigte mir, dass viele von seinen Kindern versucht sind, das eine zu verurteilen, aber das andere zu akzeptieren. Viele Christen werden sehr versucht sein, Kontrolle und Dominanz als sehr böse zu bezeichnen. But they have accepted moral evil. Doch das moralische Übel haben sie akzeptiert. And vice versa. Und umgekehrt. And the Lord said to me, we as the children of God, we must not judge one. Und der Herr sagte zu mir, wir als Kinder Gottes dürfen nicht beurteilen, ob die eine böse als die andere ist. In Gottes Augen sind beide böse. Weil hinter beiden Böses ist. Sie versuchen, Menschen zu zerstören. Der Herr sagte, fall niemals auf die Versuchung herein, eine Seite zu wählen. Beide sind böse. Handle nur, wenn es dir der Geist Gottes zeigt. Der Herr sagte also zu mir, lasse dich nicht auf diese beiden Seiten ein. Dann gab er mir eine sehr ernste Warnung. Not resist the temptation to get involved. Dass viele Christen, die der Versuchung nicht widerstehen, sich darauf einzulassen, sondern anfangen, eine dieser zwei Mächte zu bekämpfen. They will themselves get sucked into it without perceiving. Darin eingefangen werden, ohne es wahrzunehmen. They will be in a war that they are not called to be part of. Sie werden in einem Krieg sein, zu dem sie nicht berufen sind, Teil davon zu sein. Wir müssen also einfach zurücktreten und nur dann handeln, wenn der Geist Gottes es uns zeigt. Verstehe. Kontrolle und Dominanz aus dem Osten und moralisches Übel aus dem Westen, beides sind Mächte, denen Gott widersteht. Die vierte Sache, die Gott mir zeigte, ja, es gibt mehr. Danke, Daniel, dass du dir die Zeit in deinem Urlaub genommen hast. Ich bin sehr, sehr dankbar. Oh, das ist okay, ich schätze das. Ich liebe diese Pause. Ich bin so berührt davon. Und das vierte, das der Herr mir zeigte, hat mich wirklich, wirklich durcheinander gebracht. Denn das ist etwas, worüber er mit mir bereits seit ein paar Monaten spricht. Und ich spürte, dass der Herr alle seine Kinder 2024 in dies einlädt. Er sagte, 2024 wird ein Jahr der größeren Ruhe und der größeren Fruchtbarkeit sein. Als ich den Herrn wegen diesem Paradox befragte, erinnere dich, ein Paradox bedeutet Folgendes. Die Realität liegt immer in der Balance von zwei scheinbaren Gegensätzen. Because greater rest and greater fruitfulness. Denn größere Ruhe und größere Fruchtbarkeit scheinen sehr gegensätzlich zu sein. Wenn du fruchtbarer sein willst, musst du mehr tun. Very directly in 2024 I'm inviting all of the children into great arrest and also greater protection. Doch der Herr war sehr klar. 2024 lade ich all meine Kinder in größere Ruhe und auch in größere Fruchtbarkeit ein. We will do less and have greater results than ever before. Wir werden weniger tun und größere Ergebnisse haben als jemals zuvor. We will have more free time than we had before and have more fruitfulness than we had before. Wir werden mehr freie Zeit haben als wir zuvor hatten und dabei am Ende mehr Fruchtbarkeit als vorher haben. Those of my children who really believe this, trust me for this. Und der Herr sagte, diejenigen von meinen Kindern, die das wirklich glauben und mir vertrauen, they will advance so fast. Werden so schnell vorankommen, they will have greater and more lasting results. Dass sie größere und anhaltende Ergebnisse haben werden. They will be more at rest than ever before. Sie werden mehr denn je zuvor in der Ruhe sein. It will not only be a state of rest, but it will be a practical reality. Es wird nicht nur ein Zustand der Ruhe sein, sondern es wird eine praktische Realität sein. They will have much more time to even rest physically. Der Herr sagte zu mir, sie werden viel mehr Zeit haben, um sogar physisch auszuruhen. You know, when the Lord said to me, I said, Lord, I'm in. Als der Herr das zu mir sagte, sagte ich, ich bin dabei. I'm going to work less in 2024. But I will have the most fruitful year ever, so Jesus. Ich werde 2024 weniger arbeiten, aber ich werde das fruchtbarste Jahr von allen haben, seit ich Jesus diene. This is the invitation of God for his people. Dies ist die Einladung von Gott für sein Volk. And you know, the Lord told me so many details about this. Und der Herr erzählte mir so viele Details darüber. Those who will do the things of God the way they used to. Diejenigen, die die Dinge Gottes auf die Art tun, wie sie es früher taten, werden in noch größeren Stress eintreten. Und sie verpassen, was Gott 2024 tun wird. Also ich richte alles in meinem Leben neu aus. Mach dich bereit, Daniel. Es war so wunderschön, als der Herr mir das zeigte. Größere Ruhe und größere Fruchtbarkeit. Und der Herr gab mir diesen fantastischen Bibelvers, den ich liebe, seit ich in meinen 20ern war. Es ist Jesaja 30, Vers 15. For thus says the Lord God, the Holy One of Israel. Denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels. In returning and rest you shall be saved. Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. In quietness and confidence shall be your strength. Im Stillsein und im Vertrauen läge eure Stärke. Wow. So, the Lord showed me how so many of his children have worked so much, so hard and have also achieved fruitfulness. Der Herr zeigte mir, wie so viele von seinen Kindern so viel und so hart gearbeitet haben und auch Fruchtbarkeit erreicht haben. Dann sagte er zu mir, but time is so short and so serious, you need a higher level of fruitfulness. Aber die Zeit ist so kurz und so ernst, deshalb braucht ihr ein höheres Maß an Fruchtbarkeit. And you cannot achieve a higher level of fruitfulness with the same way you worked in the past. Ihr könnt kein höheres Maß an Fruchtbarkeit erreichen mit derselben Art, wie ihr in der Vergangenheit gearbeitet habt. You can only achieve the same level of fruitfulness. So können wir nur dasselbe Maß an Fruchtbarkeit erreichen. Aber der Herr sagte, das ist nicht gut genug für das, was vor euch liegt. Es geht um multiplizierte Fruchtbarkeit. Und der Herr sagte, und deshalb biete ich das meinen Kindern an, aber es geschieht nur mit weniger Arbeit. Und über dieses Paradox habe ich mit Jesus in den letzten 2 Tagen immer wieder gesprochen. Und dann sagt er Folgendes zu mir. Schreib das auf, schreib es auf dein Herz, häng es an den Kühlschrank, schreib es überall hin. Hier ist, was er sagte. We must stop endless meetings trying to find the strategies and solutions This is not the way ahead. Wir müssen aufhören mit endlosen Treffen, um die Strategien und Lösungen zu finden. Dies ist nicht der weitere Weg. The Lord told me so clear. Der Herr zeigte mir das so klar. That this is a divine order for his children. Dies ist eine göttliche Ordnung für seine Kinder. Also geh nicht in 2024 auf dieselbe Art, wie du bis jetzt gelebt hast. Denk nicht, dass größere Fruchtbarkeit von mehr Anstrengung und mehr Arbeit kommt. Das wird nicht geschehen. Don't think by more endless meetings you will find the strategy and solutions that you need for fruitfulness. You won't. Denk nicht, dass du durch mehr endlose Treffen eine Strategie und Lösung finden wirst, die du für Fruchtbarkeit brauchst. Das wird nicht geschehen. God has allowed this, but now it's a new season we are walking into. Gott hat das erlaubt, aber jetzt ist eine neue Saison, in die wir hineingehen. And this is what he told me. Und das hat er mir gesagt. He said, if you truly learn to rest. Er sagte, wenn du wirklich lernst zu ruhen. And then he said a phrase that was very, like, really hit my heart. Und dann sagte er einen Ausdruck, der wirklich mein Herz erreichte. He said, if you truly learn to rest and choose to work less. Er sagte, wenn du wirklich lernst zu ruhen und dich entscheidest, weniger zu arbeiten, dich zu meinen Füßen setzt and in true faith believe, und in wahrem Glauben glaubst, that there are new strategies available for you that have never been released on this earth. Dass dir neue Strategien zur Verfügung stehen werden, die auf dieser Erde noch nie freigesetzt wurden. You will discover them, apply them, and surprise the people around you. Du wirst sie entdecken, anwenden und die Menschen um dich herum überraschen. Lass mich das noch einmal sagen. If you learn to rest and choose to work less, wenn du lernst zu ruhen und dich entscheidest, weniger zu arbeiten, if you sit at his feet in true faith, wenn du zu meinen Füßen sitzt in wahrem Glauben, then you will find new strategy that the world doesn't even know. Dann wirst du neue Strategien finden, die die Welt noch gar nicht kennt. This will push you into this new level of fruitfulness. Das wird dich in dieses neue Maß der Fruchtbarkeit stoßen. You see, 2024. Siehst du, 2024 ist ein Jahr des Sieges, ein Jahr der Kraft, ein Jahr, in dem wir weniger arbeiten und mehr Fruchtbarkeit haben. Ist das nicht fantastisch? It's an exciting year. Es ist ein begeisterndes Jahr. And then two more things, 5 and 6. Und dann noch zwei weitere Dinge, 5 und 6. Thank you people for being so patient here with us. Danke, dass ihr so geduldig mit uns seid. Das fünfte, was Gott mir zeigte, ist folgendes. Er sagte, dass die Hohen erniedrigt und die Niedrigen erhöht werden. Es war sehr seltsam, es war fast, als ob ich in das Innere von Gottes Herz gebracht wurde. Ich bin eine Person, die sehr stark spürt. Ich sah bzw. ich spürte eine tiefe Traurigkeit in Gottes Herz. Und als ich versuchte herauszufinden, was diese tiefe Traurigkeit in seinem Herzen ist, then suddenly the Lord showed me he's very sad about the inversion. Of justice among his children. Zeigte mir der Herr plötzlich, dass er sehr traurig ist über die Umkehrung von Gerechtigkeit unter seinen Kindern. God's heart is sad in general about the inversion of injustice. Gottes Herz ist generell traurig über die Umkehrung von Gerechtigkeit. But God specifically is very sad that among his children the inversion of justice has become very common. Aber Gott ist insbesondere traurig darüber, dass die Umkehrung von Gerechtigkeit sehr üblich unter seinen Kindern geworden ist. And he's going to bring the high down and the low is going to exalt. Und er wird die Hohen erniedrigen und den Niedrigen wird er erhöhen. And then he said to me this. Dann sagte er zu mir dies. Because this was not the heart of Jesus, it was the heart of the Father. Denn dies war nicht das Herz von Jesus, es war das Herz des Vaters. And then he said, in my great love for my children, I will begin to discipline. Er sagte, aufgrund meiner großen Liebe für meine Kinder werde ich sie disziplinieren. Ich sah eine starke Disziplinierung von Gott Vater unter seinen eigenen Kindern. Und als ich sah, dass die Disziplinierung des Vaters zu seinen Kindern kam, sah ich, dass viele von Gottes Kindern ihr widerstanden. Sie werden den Teufel beschuldigen. Sie werden andere Menschen beschuldigen. Sie werden Umstände beschuldigen. Hier ist, was Gott zu mir sagte. Aber meine weisen Kinder, sie werden erkennen, dass es eine liebende Disziplinierung von mir ist, die sie erleben. Und sie werden ihre Herzen dafür öffnen. Folgendes wird die Disziplinierung des Vaters tun. Als erstes wird sie die Umkehrung der Gerechtigkeit unter Gottes Volk offenbaren. Mit anderen Worten, Gott wird Ungerechtigkeit unter seinen Leuten entlarven. Es sah aus wie hunderttausende Gefangene, die völlig frei herumliefen und feierten. Sie sind im Tal der Unterdrückung gewandelt und über Nacht werden sie auf dem Berg der Herrlichkeit sein. So if you've been part of the inversion of justice, of injustice of people of God. Wenn du also Teil der Umkehrung von Gerechtigkeit, von Ungerechtigkeit durch Gottes Volk warst, don't worry, the Father's discipline is on the way. Keine Angst, die Disziplinierung des Vaters ist unterwegs. Er wird dich aus deinem Gefängnis der Unterdrückung holen und dich auf den Berg der Herrlichkeit stellen. Aber wenn du eine Person warst, die Gerechtigkeit umgekehrt hat und Gottes Volk ungerecht behandelt hat, wird die Disziplinierung des Vaters dieses Jahr zu dir kommen. Akzeptiere sie und bekämpfe sie nicht. Der Herr sagte zu mir, zu dieser Zeit sind ein paar Dinge sehr, sehr wichtig, vier Dinge. Wenn diejenigen, die unter Unterdrückung und Ungerechtigkeit litten, plötzlich freigesetzt werden, von ihren eigenen Brüdern und Schwestern, als erstes sagte der Herr zu mir, sag meinem Volk, sie müssen der Versuchung widerstehen, sich durch ihre eigene Kraft Gerechtigkeit zu verschaffen. Don't do it. That's what I'm going to do. Tut das nicht, ich werde das tun. Das zweite, was er mir auftrug, euch zu sagen, ist, verliert nicht den Fokus auf den Herrn in dem Prozess. Das war sogar so ernsthaft, dass der Herr zu mir sagte, diejenigen, die den Fokus während des Prozesses verlieren, werden selbst zu Unterdrückern. Ohne es zu bemerken, werden sie zu Unterdrückern. So, remember, erinnere dich. The inversion of justice upsets the heart of God. I was in his heart, I felt the pain. Die Umkehrung der Gerechtigkeit verärgert das Herz Gottes. Ich war in seinem Herz, ich spürte den Schmerz. Keine Angst, die Disziplinierung des Vaters ist unterwegs. Ich sah, dass die Disziplinierung des Vaters dieses Jahr kommt. Wenn du also unter Ungerechtigkeit leidest, wird der Vater dir Gerechtigkeit bringen. Richte deinen Fokus auf Jesus, nicht auf das, was um dich herum geschieht. Fokussiere dich nicht auf das Schwanken, die Erschütterung und all das Chaos. Thirdly, drittens. The Lord said to me, you have to choose a, intentionally a life of gratitude and praise. Der Herr sagte zu mir, du musst bewusst ein Leben der Dankbarkeit und des Lobpreises wählen. That must become your lifestyle. Das muss dein Lebensstil werden. And fourthly, viertens. Don't hold grudges against those who've inverted justice in your life. Don't do that. Sei nicht nachtragend gegenüber jenen, die die Gerechtigkeit in deinem Leben umgekehrt haben. Tu das nicht. Lass es los. Forgive. Vergib ihnen. And then what can work for those who will suffer the discipline of the Father because they have inverted justice? Und der Herr gab mir ein Wort für diejenigen, die die Disziplinierung des Vaters ertragen müssen, weil sie Gerechtigkeit umgekehrt haben. Er sagte, diejenigen, die Gerechtigkeit umgekehrt und mein Herz sehr traurig gemacht haben, müssen daran denken, dass meine Disziplinierung aus einer tiefen Liebe für sie herauskommt. Sie müssen sich demütig meiner Disziplinierung hingeben. Und wenn sie das tun, sah ich, dass sie so schnell wiederhergestellt wurden. Und dass sie von Gott vollmächtiger verwendet wurden als je zuvor. Und nun wandeln sie in einem neuen Geist der Gnade und einem Geist der Barmherzigkeit. Aber ich sah leider auch Personen, die sehr wütend waren, dass all das passiert. Und sie kamen in ein Gefängnis der Bitterkeit und trieben die Absichten Gottes in ihrem Leben ab. Die Disziplinierung des Vaters ist unterwegs. Sein Herz schmerzt über die Umkehrung der Gerechtigkeit. Und das Letzte, was der Herr mir zeigte, das Sechste, er sagte, das ist die Erfüllung von Verheißungen und die Wiederherstellung von Hoffnung. Ich sah so viele Kinder Gottes, die alle Hoffnung verloren hatten. Und der Herr zeigte mir, warum das passiert ist. Weil sie dachten, dass sie den Verheißungen Gottes geglaubt hatten, aber das war in Wirklichkeit nicht so. Und sie waren so enttäuscht, dass sich die Verheißung Gottes nicht erfüllt hatte. Sie glaubten ernsthaft, dass sie tatsächlich an Gottes Verheißung geglaubt hatten, aber sie hatten es nie wirklich geglaubt. Und nun sind sie an einen Punkt von so großer Hoffnungslosigkeit gekommen. Es ist fast so, was soll es denn, das alles zu glauben? Ich mache das nicht mehr. Ich sah Menschen, die für Heilung glaubten. Sie dachten, dass sie für ihre Heilung geglaubt haben, aber sie taten es nicht richtig. Und jetzt sind sie total hoffnungslos. Ich sah Menschen, die dachten, dass sie für Versorgung glaubten, aber in Wirklichkeit taten sie das nie. Und sie kamen nie und jetzt sind sie so desillusioniert. I saw countless people totally hopeless. Ich sah unzählige Menschen, die total hoffnungslos und ihre Verheißungen unerfüllt waren. Es war ein sehr trauriges Bild. Und dann kam der Herr und sagte, hier ist mein Wort für sie. Es ist das Jahr der Erfüllung von Verheißungen und die Wiederherstellung von Hoffnung. Und einige von diesen Personen glaubten am Anfang, aber sie hörten auf zu glauben. Sie erlaubten Zweifel und Umständen, sie abzubringen. Und das ist der Grund, warum die Verheißungen nie erfüllt wurden. Aber der Herr sagte, mein Geist in seiner Güte wird neues Leben in diese Verheißungen und Träume bringen. Aber dann sah ich etwas wirklich Wunderbares, aber Seltsames. Plötzlich war Licht. Und ich war wach im Geist. Es war fast so, als ob ich durch die Welt reiste und sah, wie die Kinder Gottes schliefen. Die Menschen schliefen buchstäblich. Und ich konnte sehen, was sie träumten. Und der Herr sagt, mein Geist gibt ihnen buchstäblich prophetische Träume, um die Hoffnung wiederherzustellen, die zerstört wurde. Viele von euch werden träumen und euch plötzlich erinnern, oh du meine Güte, das hat mir Gott vor 10 Jahren gesagt. Und ihr werdet es ergreifen und erleben. With these literal prophetic dreams will come a new hope and a new encouragement into your heart. Mit diesen prophetischen Träumen werden eine neue Hoffnung und eine neue unvorstellbare Begeisterung in dein Herz kommen. And then the Lord said to me, tell my children. Und dann sagte der Herr zu mir, sag meinen Kindern, rise up from your ashes of shame and walk in the love of Jesus for you. Steht auf aus der Asche der Scham und wandelt in der Liebe Jesu für euch. Shake off your disappointments. Schüttelt eure Enttäuschungen ab. Und erlaubt der Hoffnung des Heiligen Geistes, euch wieder zu füllen. Ich sage es noch einmal. Rise up from your ashes of shame. Steht auf aus der Asche eurer Scham. Walk in the love of Jesus for you. Und wandelt in der Liebe Jesu für euch. Shake off your disappointments. Schüttelt eure Enttäuschungen ab. Allow the hope of the Holy Spirit to fill you again. Und erlaubt der Hoffnung des Heiligen Geistes, euch wieder zu füllen. I saw literally prophetic dreams being released to people who will give them dreams that God said to them, but it was disappointing. Und als ich sah, wie der Heilige Geist buchstäblich prophetische Träume über Dinge in Personen freisetzte, die diese bereits hatten, aber über die sie enttäuscht waren, und mit ihnen Leben kam, sah ich plötzlich eine Menge von Menschen, die sangen, tanzten und jubelten. Ich sagte, Herr, was ist das? Er sagte, dies sind meine Kinder, die in neue Hoffnung, neuen Glauben und die Erfüllung ihrer Verheißungen hineintanzen. Also tanzt, meine Freunde. Tanzt im Glauben. Es gibt neue Hoffnung, wiederhergestellte Verheißungen. Alles ist da für euch. Fangt jetzt an zu tanzen. Das ist meine prophetische Perspektive für 2024. Ich werde mit meinem Hund in der Hitze spazieren gehen und dann werde ich Matthäus prophetische Perspektive lesen. Share this life is going to be safe. Share it with all of the people of God that you know. Let's get it out. Teilt dieses Life. Es wird gespeichert. Teilt es mit all den Kindern Gottes, die ihr kennt. Tragt es hinaus. Thank you, thank you. Let's make this the best year of our lives. Danke, danke, danke. Machen wir dies zum besten Jahr unseres Lebens. Make it the life of victory and power. Machen wir es zu einem Leben des Sieges und der Kraft. Restore our dreams and start to live in new strategies. Unsere Träume werden wiederhergestellt und wir fangen an, in neuen Strategien zu leben. Wir arbeiten weniger und erleben größere Fruchtbarkeit. Wherever the world you are, ciao, ciao. Wo immer ihr in der Welt seid. Ciao, ciao.